Witzen übernahm es aus den Reiseberichten des Deutschen Adam Brandt und des Niederländers Eberhard Isbrand Idis, die als Gesandte des Zaren Peter I. 1693 bis 1695 Sibirien durchquerten und nach China reisten. Witzen selbst war nie in Sibirien gewesen und hat auch keine Schamanen mit eigenen Augen gesehen. Trotzdem war er es, der diese dank seiner Prominenz in Europa popularisierte. Der im holsteinischen Glückstadt geborene Eberhard Isbrand Idis hatte bereits 1696 einen Kurzbericht seiner Sibirienreise auf Deutsch vorgelegt. Dieser erschien in einem Buch Christian Menzels, der Leibarzt des preußischen Kurfürsten war. Hier finden wir, und das ist bisher übersehen worden, die wohl erste Nennung des Begriffs Schamanen im Westen, und zwar auf Deutsch. Idis berichtet von den Tungusen: Diese Leute tragen Kleider von Viehhäuten, das rauche auswärts. Des Sommers gehen sie nackend, nur dass sie ihre Scham bedecken. Ihr Glaube ist, den Teufel anzubeten. Und haben ihre Schamanen, das seien Zauberer oder Pfaffen, wann sie begehren zu wissen, bringen sie Geschenke und bekommen zu wissen, was sie verlangen. 2 Jahre später heißt es in der Beschreibung der 3-jährigen chinesischen Reise von Ides Reisegefährten, dem Kaufmann und Forschungsreisenden Adam Brandt: Wo 5 Tungusen beieinander wohnen, halten sie einen Schaman, welcher auf ihre Art einen Pfaffen oder Zauberer bedeutet. Er beschreibt dessen Gewand, das mit allerhand Teufelslarven, Bären, Löwen, Schlangen, Drachen und anderen mehr geschmückt sei, das Schlagen der Trommel und den Gesang, der dem Heulen von Hunden gleiche. Grausame Gestalten der Gespenster, Raben und anderer seltsamen Vögel gesellten sich dazu. Schließlich fällt der Schamane ohne Verstand danieder, welcher denn alsbald als von ihnen als ein Heiliger geehret und gelobet wird. Witzen, der Idis und wohl auch Brandt persönlich kannte und in die Planung von deren Reise durch Sibirien und China involviert war, ergänzte mit den Berichten der beiden die erweiterte Zweitauflage seines Nord- in Osterdreie von 1705 und ließ dafür Kupferstiche anfertigen. Die Wirkung dieses Prachtwerks war immens. Vor allem präsentierte es dem europäischen Publikum erstmals das im Bild, was seither als sibirischer Schamane gilt. Es wird der am häufigsten reproduzierte Schamane aller Zeiten sein.